Ich wüsste schon, wie ich am Montag dabei sein kann und nicht verhaftet werde. Thiel. Jo, was ist los? Sagen wir mal, du packst so um 8 dein Köfferchen und tippelst los. Dieser Perdutzke lässt doch bis morgen früh den Hof hier nicht aus den Augen. Du kommst ihm todsicher in die Quere. Ja, und dann? Lässt du dich verhaften? Was? Hören Sie zu! Sie meinen doch auch, dass dieses Schwein von der Chronik, dieser Tredup, dass der für seine Schweinerei mit den verkauften Fotos so nicht davonkommen darf. Oder sind Sie anderer Meinung? Nö. Dann gestehen Sie morgen früh dem Haftrichter, dass Sie einen Komplizen hatten. Und der hat die Bombe geschmissen. Und wer? Wer? Menschenskind, Thiel. Ja. Sind Sie schwer vom Begriff? Nö. Ihr Komplize war Tredup. Verstanden? Tredup. Ja, bin ich denn hier der Affe? Der Tredup ist im Handumdrehen, wer der Frie, weil alles Schwindel ist. Und ich? Thiel. Brumme bis sonst was? Nee, mein lieber, da kann ich ja. Nee. Keine Bange, Thiel. Ich kenne den Hilfswachtmeister Grün im Kittchen von Altholm. Der Mann hat vom Krieg einen kleinen Dachschaden weg, dem kann nie was passieren. Der lässt eben mal eine Leiter an der Gefängnismauer stehen. Und dann sind da die Fischer in Stolpermünde. Und nach der Insel Möhn segelt man bei gutem Wind höchstens 6-7 Stunden. Und ja. Möhn ist Dänemark. Ja. Und die Bombe politisch. Sagen Sie ja, Thiel. Ja. Das ist bedenkenswert, Herr Thiel. Sehen Sie, der Herr Graf ist auch der Meinung. Also, ich weiß nicht. Es ist gegen 10 Uhr abends. In der Grotte, einem etwas anrüchigen Altholmer Lokal mit Damenbedienung, hocken zwei am Tisch bei Bier und Klarem, die sich tagelang aus dem Weg gegangen sind. Der Lokalredakteur Stuff und der Annoncenwerber Tredup. Schließlich gehört man ja zum selben Stall, dem rechten Revolverblättchen, die Chronik. Klare, nochmal dasselbe. Ja, gleich. Oh, für mich nicht. Ach was, es geht auf meine Rechnung, obwohl du jetzt einen Haufen Geld hast. Ein Haufen Geld. Bitte schön, meine Herren. Na, wo der Stuff schon wieder seine Finger hat. Was hast du denn drunter? Ja? Hey, Stuff, sind wieder ganz schön umgezogen. Russhäuschen aber wieder nett. oder du überhaupt kein Höschen. Hey. Lass doch mal, komm, lass doch mal. Bist du mit dem Paddel im Kopf an oder fahren? Ja, dann eben nicht, doch. Wir sind alles Schweine. Du bist ein Schwein, ich bin ein Schwein. Und was wir machen, ist schweinisch. Los. Also, wenn ich so überlege, wegen der Weiber hätte ich Jahre im Kitsch. Die Abtreibung, Anstiftung zu falscher Zeugenaussage, wenn man das schiefgegangen war. Was ist das? Bestechung? Dass du mich Verräterchen genannt hast vorhin, Stuff, das nehme ich dir ewig übel. Komm, vergiss es. Wie viel hast du gekriegt für den Wälder? 500? 300. Also 500. Schießt du denn dauernd nach der Tür? Nichts. Das war Angst, dein Alter holt dich ab, wa? Stuff. Seit Tagen ist einer hinter mir her. Ich werde verfolgt. Er stand mal abends an der Laterne, so ein untersetzter Dicker mit Schnauzbart. Da habe ich ihn erkannt. Hast du was ausgefressen? Was soll ich denn ausgefressen haben, ne? Ja, weil das Perdutzke sein könnte. Perdutzke? Perdutzke von der Kripo. Die Kripo ist hinter dir her. Warum denn? Wegen der Bilder? Die Bilder. Das sind doch nicht die Bilder. Interessiert kein Arsch mehr. Ausgefressen hast du also nichts? Nein. Lass ihn doch rumstreuen. Vielleicht ist er gar nicht hinter dir her. Du, ich kannte mal einen im Krieg, der sah auch immer Gespenster und gelandet ist er in der Idiotenanstalt. Prost. Dreht ab. Prost, mein rosa Höschen.